now. Turn up the collar bone, my favorite winter coat. This wind is blowing my mind. I see the kids on the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Stunde bei uns die Müller vor. Dammraum war ein dickes Rohr, kommt dann schon mal vor. Und blasen dicken Smoke bis Brandenburger Tor. Dickes B, rum an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B, rum an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Wanna see the olives happen, red the buckle wild. Wanna flip a sweet man, wanna change my style. control. Distance now. Der 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Take my hand, let's

You go hard, make the spirit shake. Smack that till you get Best of Rock the Ballet kommen die Bad Boys of Dance ab Juli mit der berühmtesten Liebesgeschichte der Welt zurück nach NRW. Freuen Sie sich auf Shakespeare's Romeo and Juliet. Tickets sichern unter eventim.de. Die erstaunliche Wirkung von Radio. Folge 3. Im Hallenbad. Im Hallenbad. Sollten Sie diesen völlig stumpfen Hallenbad-Song auch Tage später noch im Kopf haben, liegt das an der erstaunlichen Wirkung von Radio. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank. Da ist es immer gut. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Kulthits und das Beste von heute. Radio Kiepenkerl. Der beste Mix. Es ist 21 Uhr.